11. Montagabend, es ist Radio Unique Zeit, 18 Uhr. Das heißt, hier laufen die Campus Charts. Und heute mit Jasmina. Meine Stimme ist wieder okay. Letzte Woche konnte ich ja gar nicht Sendung machen, weil ich dann so mittendrin ziemlich heiser war und Halsschmerzen sowieso hatte. Und dann waren die noch so heiser und es war anstrengend zu sprechen und überhaupt. Aber Mittwoch hört ihr mich dann auch wieder zusammen mit Julian. Aber heute erstmal die. Hier geht's jetzt weiter mit Platz 10 und White Lung und Hungry. 10. You are never safe.

Manchmal sind wir, einige sind, andere auch, aber eigentlich sind wir doch unique, einzig, nichtartig. 6. Fünf. California, the sun isn't everything. No, the sun isn't everything. There's just something about the light that lets all of us think that their problems aren't our problems, and that your problem isn't my problem, that her problem isn't his problem. But let's just pretend that we're all in this together. Platz 4 waren gerade Sophia und California. Wir haben jetzt hier 4 Neuvorstellungen für euch, aus denen ihr dann auch nächste Woche mitwählen könnt, welche davon in die Platzierung geraten. Es sind eigentlich immer mehr als 4, aber in der Sendung haben wir einfach Platz nur für 4 Songs. Und es sind jetzt als erstes Octalo, glaube ich, mit Pitch Black Dark, DJ Shadow und Nobody Speak, The Baboon Show und Lost in a Second. Die 4. Neuvorstellung ist Foria und Everything Better. Viel Spaß damit. Neu 1. Fire back and put a weight on you. Reset the truth. Replace your fuse. Though it seems you've been betrayed, you kinda do appreciate it now, don't you? Drifting with the current in a sea of misery. This is space, man. and mistakes, all the voices and a different frown. Shattered clown, call out another round for you. On a merry-go-round all day, I see you slowly float away, but I hold you. The current in a sea of misery. Smoke with Snoop. and all the children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away. So tell Big and Johnny and Mommy to get the fuck away. Yo, here's a gun, son, now run, get it the gutter way. Live to shoot another day. Nobody speak. Nobody Stream laden, Unique hören unter www.radio-unique.de. Listen to stories, wretched or glorious. Spotify. Doesn't matter anyway. Platz 2 The National und Morning Dew, ein super langes Lied, 5 Minuten 30. Das ist normalerweise nicht das, was man sonst im Radio hört von der Länge her, aber bei den Campus Charts geht sowas. Hier ist jetzt nochmal für euch ganz kurz zusammengefasst, welche die Platzierungen diese Woche waren. Da war auf Platz 11 M83 mit Do It, Try It. Platz 10 diese Woche White Lung und Hungry. Platz Nummer 9 war Thrice mit Blood on the Sand. Und The Kills und Doing It Death waren die Nummer 8 diese Woche. Trümmer mit Grüße aus der Interzone war auf Platz 7. Platz 6 war Gundelach und Fjernsynet. Fjernsynet, wie auch immer, irgendwie sowas Skandinavisches klingendes. Die Nummer 5 war Black Mountain und Florian Saucer Attack. Dann die Nummer 3, Nada Surf, Cold to See Clear. Wie gerade eben schon erwähnt, die Nummer 2 war The National und Morning Dew. Und auf Platz 1, The Terminals und Hey You. Und ich sage Hey You, danke fürs Zuhören. Wir hören uns am Mittwoch wieder bei Radio Unique On Air, wer einschalten möchte. Wieder mit Kinokarten und all so schönen Dingen. Habt noch einen schönen Montagabend. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingekommen. Tschüss. 1. Campuscharts.de. Das war eine Produktion von Radio Uni. Das Uniradio an der TU Chemnitz. Zu hören von Montag bis Donnerstag unter www.radio-unique.de. Streamladen Unique. Außerdem täglich von 18 bis 19 Uhr auf 102,7. Schaltet auch morgen wieder ein und hört Unique on Air. Unique on Air. Das Magazin von Radio Uni. Radio Unique. Einzig, nicht artig. Unique ist übrigens auch Kultur. We'll be right back. an owl woman and she lived in the wood. Wheelia, wheelia, wallia. There was an owl woman and she lived in the wood. Down by the river, Sawlia. Kultur pur. Bunt gemischt. Jeden Dienstag, 19 Uhr.